Frage ist heute auch Thema im Kreml. Hier hat Sowjetpräsident Michail Gorbatschow die britische Premierministerin Margaret Thatcher empfangen. Die Eiserne Lady war von Gorbatschow bereits beeindruckt, als er noch nicht Generalsekretär der KPDSU oder gar Präsident der Sowjetunion war. Margaret Thatcher betreibt aber ungeachtet aller Freundschaft eine konservative Militärpolitik, die kaum das Wohlgefallen des Kremlchefs finden kann. Aus Moskau Informationen von Hermann Krause. Staats- und Regierungschefs aus Ost und West geben sich in Moskau zurzeit die Klinke in die Hand. Gestern waren es die Vertreter der Warschauer Paktstaaten, heute ist es die britische Premierministerin Margaret Thatcher. Eine in Moskau gern gesehene Besucherin, seit Gorbatschows Amtsantritt im Jahre 85 hat sie sich regelmäßig einmal im Jahr mit ihm getroffen. Im Mittelpunkt der heutigen Gespräche, geplant sind zwei Unterredungen, steht natürlich die deutsche Frage und der europäische Einigungsprozess. Frau Thatcher ist eine strikte Befürworterin der Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands in der NATO. Sie wird es sich zur Aufgabe gemacht haben, Gorbatschow von sicherheitspolitischen Befürchtungen zu befreien. Ob ihr das gelingt, ist angesichts der Haltung der Sowjets zweifelhaft. Beide verbindet zwar ein politisch inniges Verhältnis, doch trotz der guten Beziehungen hat der Kreml so seine Sorgen mit der Eisernen Lady. Die britischen Atomwaffen sind bisher aus allen Abrüstungsverhandlungen ausgeklammert worden. Nun fürchtet Moskau, dass die USA das so mühsam in Washington ausgehandelte Rahmenabkommen zum Startvertrag umgehen könnte, in dem Langstreckenraketen auf die britische Insel verlegt werden. Außerdem erwartet Gorbatschow, dass die Trident D-5-Raketen nicht modernisiert werden. Die 700 britischen Sprengköpfe will die sowjetische Seite in die Start-2-Verhandlungen einbeziehen. Damit wird die Regierungschefin kaum einverstanden sein. Schon im Vorfeld ließ sie erklären, Großbritannien werde seine Politik der atomaren Abschreckung auf geringem Niveau beibehalten. Erst im Mai hatte die Regierung in London in ihrem Weißbuch vor der objektiven militärischen Bedrohung der Sowjetunion gewarnt und eine starke NATO gefordert. Dennoch werden heute alle Beteiligten um versöhnliche Töne bemüht sein. Schon vorher hieß es, die Rolle Großbritanniens in einer auf Frieden ausgerichteten Politik sei positiv zu bewerten. In Mailand wird heute die 14. Fußball-Weltmeisterschaft mit einer großen Show und dem Eröffnungsspiel Argentinien gegen Kamerun eröffnet. Schließende Runde der NATO-Außenminister im schottischen Turnberry. Zwei Tage lang haben die Herren überlegt, wie das mit dem künftig vereinten Deutschland laufen könnte, vor allem wie man der Sowjetunion eine NATO-Mitgliedschaft dieses vereinten Deutschland schmackhaft machen könnte. Vorschläge im Schlusskommuniqué aus Turnberry, Irmtraut Richardson. Folgende Punkte müssen aus dem Abschlusskommuniqué dieser NATO-Ministertagung hervorgehoben werden. Erstens, die NATO bietet der Sowjetunion und den anderen Ländern in Mittel- und Osteuropa ab sofort bessere Zusammenarbeit in allen Bereichen an, Wirtschaft wie Politik. Sie will das gegenseitige Vertrauen zwischen den ehemals verfeindeten Paktsystemen stärken, engere Beziehungen herstellen. Wir reichen der Sowjetunion und allen anderen europäischen Staaten die Hand der Freundschaft und Kooperation. So heißt es dazu im ersten Absatz wörtlich, und dies ist nach Worten von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher die Botschaft von Turnberry. Zweitens, der Verbleib eines vereinten Deutschlands in der NATO als Vollmitglied wohlgemerkt wird weiterhin für unverzichtbar gehalten, gleichzeitig als Beitrag zur Stabilität in Europa gewertet. Wobei nochmals betont wird, NATO-Truppen werden nicht auf dem Territorium der jetzigen DDR stationiert. Drittens, die Truppenreduzierung in Europa soll verstärkt werden. Die NATO spricht sich dafür aus, dass nach Abschluss der derzeit laufenden Verhandlungen in Wien über die konventionelle Abrüstung, von der nur die Truppen der beiden Supermächte erfasst sind, direkt anschließend eine neue Runde beginnt. Und zwar über den Abbau der europäischen Truppen in der NATO, einschließlich der Bundeswehr. Und schließlich viertens, alle NATO-Verbündeten sprechen sich für eine Stärkung, eine Institutionalisierung des KSZE-Prozesses, der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa aus. Sie soll die Basis sein für neue Sicherheitsstrukturen in Europa. Die Sowjetunion, dies ist besonders wichtig, wäre voll mit einbezogen. Fazit, dieses Kommuniqué ist eine gute Arbeitsgrundlage für den NATO-Gipfel Anfang Juli in London. Die Außenminister. Der sowjetische Präsident Gorbatschow hat seine Forderung nach einer neuen Rolle für die NATO bekräftigt. Nach Abschluss der Beratungen mit der britischen Premierministerin Thatcher sagte Gorbatschow heute in Moskau, wenn im westlichen Bündnis ein Prozess wie im Warschauer Pakt in Richtung auf eine politische Organisation einsetze, eröffne dies Möglichkeiten für ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem. Die Blöcke müssten zu offenen Organisationen werden, die in der Lage seien, jeden Staat des Kontinents aufzunehmen. Dagegen vertrat die britische Regierungschefin die Ansicht, man müsse zunächst mit den bestehenden Organisationen weiterarbeiten. Bundeskanzler Kohl wird heute in Washington von US-Präsident Bush zu einem Gespräch empfangen. Die beiden Politiker wollen nach dem amerikanisch-sowjetischen Gipfel vor allem die Bündniszugehörigkeit eines vereinten Deutschlands erörtern. Wenige Stunden vor seiner Begegnung mit Kohl erklärte Bush, dass es eine schnelle und einfache Lösung für die umstrittene Frage einer gesamtdeutschen NATO-Mitgliedschaft nicht gebe. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die Lage in den beiden zentralasiatischen Sowjetrepubliken Kirgisien und Usbekistan hat sich nach Agenturberichten dramatisch zugespitzt. Der Präsident Usbekistans, Karimow, bat in einem Telegramm an den sowjetischen Staatschef Gorbatschow um die Entsendung regulärer Truppen. Es bestehe die reale Gefahr eines Konfliktes zwischen den beiden Sowjetrepubliken, schrieb Karimow. Nach Angaben des sowjetischen Innenministeriums in Moskau ist die Grenze zwischen Usbekistan und Kirgisien auf beiden Seiten bereits von Einheiten des Ressorts, so wörtlich, wie eine richtige Staatsgrenze abgesperrt worden. Über mehrere Bezirke im Osten der Sowjetrepublik Usbekistan wurde der Ausnahmezustand verhängt. Einen Tag nach der Festnahme der früheren, mutmaßlichen RAF-Terroristin Susanne Albrecht hat ein Ostberliner Gericht gestern Haftbefehl erlassen. Wie die DDR-Nachrichtenagentur ADN heute meldete, lautet der Haftbefehl auf Mordverdacht. Die Ostberliner Staatsanwältin Jurkutat erklärte, sie rechne mit einer Auslieferung der Terroristin an die Bundesrepublik in etwa 10 Tagen. Der Haftbefehl gegen Frau Albrecht sei ausschließlich auf der Grundlage eines Auslieferungshaftantrages der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ergangen, sagte Frau Jurkutat weiter. Sie dementierte damit Meldungen, nach denen Susanne Albrecht auch unter dem Verdacht stehe, Straftaten in der DDR begangen zu haben. Die Grünen haben am Nachmittag in Dortmund ihren 3-tägigen Parteikongress eröffnet. Auf der Tagesordnung der 12. ordentlichen Bundesversammlung standen zunächst die Diskussion und die Verabschiedung einer Resolution, in der zum Handeln gegen die drohende Klimakatastrophe aufgerufen wird. Anschließend wollen die mehr als 400 Delegierten über die künftige Zusammenarbeit mit den Grünen in der DDR und eine gemeinsame Kandidatur mit den Mitgliedern des Bündnisses 90 bei gesamtdeutschen Wahlen diskutieren. Man konnte in letzter Zeit immer wieder von der Sorge hören, die altgedienten Strategen der NATO verführen nach dem Motto, warum dem Warschauer Pakt Zugeständnisse machen, wenn der ohnehin zerbröckelt? Die Sorge scheint nun einigermaßen ausgeräumt. Die Außenminister des westlichen Bündnisses haben zum Abschluss ihrer Tagung in Schottland, der Sowjetunion und den Ländern Osteuropas großzügig die Hand gereicht zu Freundschaft und Zusammenarbeit. Freilich beharren sie auf ihrer Meinung, alle Deutschen sollten künftig der NATO angehören, eine Kröte, wie man weiß, für Michail Gorbatschow. Der hat dieses Thema heute in Moskau mit Margaret Thatcher diskutiert und damit sind die ersten beiden Beiträge zu dieser Sendung benannt. Danach Parlamentswahlen in der Tschechoslowakei und Bulgarien. Die einen haben begonnen, die anderen stehen an. Verzeichnen wollen wir die Bildung einer neuen Regierung in Israel und eine Rede des südafrikanischen Politikers Nelson Mandela in Genf. Von hier aus Deutschland dann der Stand der Arbeiten, was die weitere Öffnung der Berliner Mauer angeht, und Neues zur Festnahme von Susanne Albrecht in der DDR. Zunächst also eine Bilanz der NATO-Außenministertagung aus Turnberry, Burkhard Birke. Die NATO reicht der Sowjetunion und allen anderen europäischen Ländern die Hand zu Freundschaft und Frieden. Das ist der Kern der Botschaft von Turnberry, in der die Außenminister des westlichen Bündnisses ihre Bereitschaft zu einer neuen europäischen Friedensordnung bekunden. Nach der Konfrontation soll jetzt ganz auf Kooperation mit den Staaten des Warschauer Paktes gesetzt werden. Den Rahmen dafür soll, laut Schlusskommuniqué des NATO-Außenministerrates, die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, bilden. Der KSZE-Prozess soll institutionalisiert werden. Gedacht ist dabei nicht nur an die Einrichtung einer ständigen Konferenz der Regierungschefs und Außenminister der 35 beteiligten Staaten, sondern auch an die Schaffung eines Sekretariats, einer Schlichtungsstelle und eines Instrumentes der Verifikation. Über solche Details wurde in Turnberry diskutiert. Konkrete Entscheidungen bleiben den Staats- und Regierungschefs der NATO vorbehalten, die sich Anfang Juli in London mit der Zukunft des Bündnisses befassen werden. Das Treffen der NATO-Außenminister an der schottischen Küste in Turnberry diente ohnehin in erster Linie der Vorbereitung dieses NATO-Gipfels. Die grundlegende Weichenstellung für eine stärker politische Ausrichtung des westlichen Bündnisses ist erfolgt. Wohin die Reise letztendlich geht, entscheiden die Staats- und Regierungschefs. Erkennbar ist aber ein Konzept, das neben der generellen Überprüfung der NATO-Militärstrategie aus folgenden Elementen zusammengebaut werden soll. Verstärkung des KSZE-Prozesses und seine Institutionalisierung, konventionelle Abrüstung, die Entfeindung des Verhältnisses der beiden Bündnisse und ihrer Mitgliedstaaten zueinander und, was begreiflicherweise nicht Gegenstand hier dieser Kommuniqué war, die Regelung der Grenzfrage in Europa und dazu als fünftes Element die immer engere wirtschaftliche Zusammenarbeit und Einbeziehung der mittel- und osteuropäischen Staaten einschließlich der Sowjetunion in die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit. Laut Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher ist der deutsche Ansatz zur Lösung der externen Probleme der deutschen Einheit damit Gemeingut der Allianz geworden. Mit den genannten Elementen hofft Genscher und hofft die NATO, ein Klima des Vertrauens aufzubauen, in dem die Sicherheitsbedenken der Sowjets unbegründet würden. Für den Bundesaußenminister steht diese Entkrampfung im Vordergrund, mit dem Ziel, die volle Mitgliedschaft Gesamtdeutschlands in der NATO für die Sowjetunion akzeptabel zu machen. Ausdrücklich hat die NATO heute bekräftigt, ein vereintes Deutschland müsse volles, nicht nur politisches Mitglied des westlichen Bündnisses werden, sofern dies freilich der freie Wille des deutschen Volkes sei. Zum ersten Mal allerdings wurde in einem offiziellen Dokument der NATO festgehalten, dass, obwohl der Schutz des Bündnisses auf DDR-Territorium ausgeweitet würde, dort keine NATO-Truppen stationiert werden sollen. Wie lange? Das ist, so US-Außenminister James Baker, wohl in erster Linie die Entscheidung eines souveränen, unabhängigen Deutschlands, in dem auch Berlin völlig souverän sein muss, wie die Minister heute gemeinsam forderten. Sie alle gaben sich recht optimistisch, was den deutschen Einigungsprozess anbetrifft und billigten im Wesentlichen Genschers ehrgeizigen Fahrplan für die deutsche Einheit. Abschluss der 2+4 Gespräche und der laufenden Wiener Verhandlungen zur Begrenzung konventioneller Rüstung noch vor dem November. Im November, so hat Bundesaußenminister Genscher nämlich vorgeschlagen, soll in Paris die KSZE-Gipfelkonferenz abgehalten werden. Bis dahin müssen die Weichen endgültig gestellt, die Signale der NATO etwas deutlicher werden. Denn noch ist man über das Bekunden guter Absichten nicht weit hinausgegangen. Erst wenn konkrete Schritte unternommen werden, wenn im Waffenarsenal und bei der Truppenstärke der NATO deutlich erkennbar wird, dass die Bedrohung durch den Osten wesentlich niedriger eingeschätzt wird, hat de facto die bereits heute vielbeschworene neue Ära der NATO begonnen. Die Frage, ob das vereinte Deutschland künftig der NATO angehören sollte oder könnte, war Gegenstand auch der Gespräche, die die britische Regierungschefin Margaret Thatcher heute in Moskau mit Präsident Michail Gorbatschow hatte. Man hatte gehört, die Besucherin sei guten Mutes, Gorbatschows etwas von seinen Sorgen zu nehmen, was dieses Thema angeht. Aus Moskau, Hermann Krause. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz legten zum Abschluss ihrer Gespräche die britische Premierministerin Margaret Thatcher und der sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow ihre Vorstellungen über die zukünftige Entwicklung Europas dar. Dabei stellte sich heraus, dass beide Seiten bezüglich der deutschen Frage an ihren unterschiedlichen Auffassungen festhalten. So sagte Gorbatschow, sein Standpunkt, dass ein vereintes Deutschland nicht Mitglied der NATO sein solle, sei unverändert. Es gehe jetzt vielmehr darum, Möglichkeiten zu finden, bei denen die Interessen aller Seiten berücksichtigt würden. Man könne sich nicht in eine Variante flüchten. So habe der Warschauer Pakt auf seiner Tagung gestern ein sehr wichtiges Dokument ausgearbeitet, um seine militärische Struktur in eine politische umzuwandeln. An den Westen richtete Gorbatschow die Aufforderung, dafür Sorge zu tragen, dass auch die NATO ähnlich reagiere. Die britische Regierungschefin unterstrich hingegen noch einmal ihre Vorstellung eines vereinten Deutschlands in der NATO. Allerdings müssten die Sicherheitsinteressen der Sowjetunion berücksichtigt werden. Aus dem Grunde werde man entsprechende Garantien für das östliche Bündnis ausarbeiten. Nach Gorbatschows Meinung sollten die Blöcke offen sein für alle Mitglieder und insgesamt eingebettet werden in eine übergreifende Friedensstruktur. Auf die Frage, ob die britische Regierung angesichts der weltweiten Entspannung die Modernisierung von Raketen für notwendig erachte, meinte Frau Thatcher, man dürfe nicht nur ein Waffensystem isoliert betrachten. Der Frieden könne nur durch die Fähigkeit zur Verteidigung gesichert werden. Wenn man sich also entschlösse, Waffen zu besitzen, dann müssten diese auch modern sein. Insgesamt bezeichnete Thatcher als auch Gorbatschow, denen ein inniges politisches Verhältnis nachgesagt wird, ihre Gespräche als fruchtbar und als Ausdruck einer langjährigen Zusammenarbeit. Dennoch scheint klar, dass sich die Meinungsverschiedenheiten nicht aus dem Wege haben räumen lassen, so sind bisher auch die britischen Atomwaffen von allen Abrüstungsverhandlungen ausgeklammert worden. Moskau will dies bei den in Washington vereinbarten Start-2-Gesprächen ändern, doch die Eiserne Lady hat schon im Vorfeld signalisiert, Großbritannien bleibe bei dem Prinzip der nuklearen Abschreckung auf geringem Niveau. Unterzeichnet wurden bei dem Besuch, der insgesamt 3 Tage dauern wird, eine ganze Anzahl von Vereinbarungen, so ein Programm über die industrielle Zusammenarbeit beider Länder bis zum Jahre 2000. In Kiew wird Frau Thatcher morgen eine Handels- und Kulturausstellung eröffnen und am Sonntag im armenischen Erdbebengebiet in Leninakan eine von der britischen Regierung gestiftete Schule besichtigen. In der Tschechoslowakei ist dies heute kein Freitag wie jeder andere, es ist Wahltag dort. Seit dem Nachmittag können die Wähler ihre neue Bundesversammlung und gleichzeitig die Landesparlamente der Tschechei und der Slowakei bestimmen und dies seit Jahrzehnten zum ersten Mal wieder frei. Direkt aus Prag, Jens-Peter Paul. Es war ganz offensichtlich ein glücklicher Staatspräsident, der um kurz nach 3 heute Nachmittag vor der Grundschule in der Prager Neustadt vorfuhr, um seine 3 Stimmen abzugeben. Wenige Schritte von dem Altbau entfernt, den der Großvater erbaut hatte und den der prominente Enkel immer noch bewohnt. Selbst die tumultähnlichen Umstände, die Havels Auftritt begleiteten, konnten seine Miene nicht trüben. Hunderte von Menschen waren zusammengeströmt, um Václav Havel dort zu applaudieren. Zig Sicherheitsbeamte verwickelten die Journalisten in Rangeleien. Fernsehteams mussten enttäuscht abziehen, denn nur der staatliche Fernsehsender der Tschechoslowakei durfte filmen, wie Havel seinen Umschlag in die Urne warf. Anders als andere Wahllokale hatte dieses bereits um 12 Uhr geöffnet. Damit sollte Schichtarbeitern Gelegenheit gegeben werden, bereits vor Arbeitsantritt wählen zu gehen. Eine ältere Dame berichtete uns stolz, sie habe heute Mittag zu den allerersten Wählern im Lande gehört. Bürgerforum habe sie natürlich gewählt, das verstehe sich doch von selbst. Warum sie so früh gekommen sei? Ich dachte, wenn mir später ein Ziegel auf den Kopf fallen sollte, die umliegenden Dächer hier, die seien nicht im besten Zustand, da wolle sie doch lieber in dem Bewusstsein von dann gehen, dass ihre Stimme für die anständigen Leute vom Bürgerforum bereits in der Urne liege. Im Pressezentrum des Wahlorganisationsausschusses wurde vorhin noch einmal bestätigt, man habe alle erforderlichen Kontrollen eingebaut, um mögliche Manipulationen des Wahlergebnisses zu unterbinden. 8 Mitarbeiter seien ausgeschwärmt in die Provinzen, um etwaige Unregelmäßigkeiten sofort in die Hauptstadt Prag melden zu können. Außerdem sind Wahlbeobachter aus aller Welt in der Tschechoslowakei eingetroffen, um sich selbst einen persönlichen Eindruck zu verschaffen, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht, darunter auch eine Abordnung der Europäischen Gemeinschaft. In der kommenden Nacht, so ein Sprecher, würden die Wahllokale versiegelt und von der Polizei bewacht, bevor morgen dann die 2. Wahlrunde beginnt. Soweit in der Hauptstadt bekannt, läuft zur Stunde jedoch noch alles nach Plan. Erste Hochrechnungen werden im Laufe des morgigen Nachmittags erwartet. Was in der Tschechoslowakei bereits begonnen hat, steht in Bulgarien noch bevor. Am Sonntag beginnen dort die ersten freien Parlamentswahlen seit mehr als 4 Jahrzehnten. Anders als in den anderen bisher sozialistisch regierten Ländern Osteuropas, Rumänien ausgenommen, haben in Bulgarien die Kommunisten die Chance auf einen Wahlsieg. Für uns in Sofia ist Georg von Hübenet. Die am kommenden Sonntag anstehenden Wahlen verdienen nur bedingt das Prädikat frei. Diese Feststellung ist schon heute gestattet, da die kommunistische Partei, die sich selbst die Absolution erteilte und aus wahltaktischen Gründen die Bezeichnung Bulgarien Sozialistische Partei angenommen hat, entschlossen ihren Vorteil nutzt, eine Staatspartei zu sein. Das nach dem Sturz des Balkan-Despoten Schiffkopf im letzten November vollkommen intakt gebliebene Regime setzt gerade jetzt in den letzten Tagen des Wahlkampfs rücksichtslos seinen seit 45 Jahren eingespielten Apparat gegen die Opposition ein, die diesen Machter durch eine opferungsvolle und beispiellose Arbeit der Intellektuellen auszugleichen versucht. Aber diese Kämpfe für die Demokratie, die Angehörigen der Union der Demokratischen Kräfte, UDK, sind dennoch Amateure und haben es nicht einfach im Kampf gegen die Volksprofis, die Kommunisten. Da das Ringen um Bulgariens demokratische Wiedergeburt im Vorfeld der Wahlen und nicht erst nach dem Gang zu den Wahlurnen entschieden wird, greifen die Kommunisten zu verschiedenen Tricks. Zur massiven Beeinflussung des Wählers gehört unter anderem auch die Taktik der kommunistischen Presse, die mit ihrer Aussage, die der Opposition um das Vielfache übersteigt, westliche Zeitungen so geschickt zu zitieren, dass bei einem nicht besonders anspruchsvollen Leser der Eindruck entstehen müsste, dass auch der Westen nur in der Wiederwahl der gegenwärtigen kommunistischen Führung einen Ausweg aus der chaotischen Wirtschaftslage Bulgariens sehe, die Bulgaren stärker beschäftigt als Politik oder Ideologie und dies nicht ohne Grund. Bulgarien leistete nämlich unlängst gegenüber dem Westen einen Offenbarungseid, da es im ersten Quartal dieses Jahres nicht mehr in der Lage war, die fälligen Auslandsschulden in Höhe von 3,2 Milliarden Dollar zu begleichen. Die vom Ausland seitdem blockierten Kreditlinien wirkten sich verheerend nicht nur die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, sondern auch der Industrie mit Rohstoffen aus. Die Kommunisten haben außerdem eine gezielte Flüsterpropaganda in Gang gesetzt, um den Wähler auch materiell zu verunsichern. Einige dieser Gerüchte lauten, komme die Opposition an die Macht, dann werde es keine Renten mehr geben, oder die Opposition werde zu einer Politik des Revanchismus gegenüber den Kommunisten greifen und schließlich wird auch die Marktwirtschaft mit den Worten indirekt verteufelt. Die Opposition werde die sozialistischen Errungenschaften abschaffen und euch die Lasten für die Erziehung der Kinder aufbürden. Die Bundestagswahl beschäftigte heute auch intensiv die SPD. Sie hat zwar ein Programm, aber in der nächsten Woche möglicherweise keinen Kandidaten mehr. Der saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine trägt sich, so heißt es in Bonn und Saarbrücken, mit Rücktrittsabsichten vom Posten des Kanzlerkandidaten. Heute Abend fand in Saarbrücken eine Krisensitzung statt. Hören Sie dazu aus Saarbrücken Michael Thieser. In der Villa am Hügel in Saarbrücken, dem Wohnhaus von Oskar Lafontaine, wurden heute alle möglichen Szenarien durchgespielt, was geschehen soll, wenn die Bundestagsfraktion der Sozialdemokraten sich dem Nein ihres Kanzlerkandidaten widersetzt und dem Staatsvertrag mit der DDR im Bundestag zustimmt. Angereist waren führende Genossen und Mitstreiter Oskar Lafontaines, Björn Engholm aus Kiel, Karl-Heinz Hirsemann aus München und Dieter Spöri aus Stuttgart. Der SPD-Ehrenvorsitzende Willy Brandt soll seinen Enkel ebenfalls in den letzten 24 Stunden besucht haben. Alles steht auf des Messers Schneide. Ein Ausweg aus der innerparteilichen Zerreißprobe wurde offenbar nicht gefunden. Und ob Oskar Lafontaine sich bereits auf dem Rückzug befindet und ernsthaft mit dem Gedanken spielt, seine Kanzlerkandidatur zurückzugeben, niemand weiß es. Sein Wahlkampfmanager und Fraktionsvorsitzender im Saarländischen Landtag, Reinhard Klint, meinte am Abend, die endgültige Entscheidung werde am kommenden Donnerstag fallen, wenn die Parteigremien der SPD in Bonn darüber befinden, wie sie es denn nun mit dem Staatsvertrag zwischen beiden deutschen Staaten halten wollen. Gleichzeitig meinte Klint wörtlich, ich bin zuversichtlich, dass alle beisammen bleiben, um anschließend hinzuzufügen, dass für Oskar Lafontaine das Ende der Fahnenstange wohl dann gekommen sein dürfte, weil er sich von der Partei im Stich gelassen fühlt, weil sie nicht mehr diejenigen Positionen vertritt, mit denen der Kandidat einen erfolgreichen Wahlkampf gegen Bundeskanzler Kohl führen möchte. Und die Signale aus Bonn müssen in Saarbrücken mit Sorge zur Kenntnis genommen werden. Denn immer wahrscheinlicher ist, dass selbst für den Fall, dass die Parteiführung sich hinter Oskar Lafontaine stellt, die Mehrheit der Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion das Vertragswerk mit der DDR nicht ablehnen wird. Man darf also gespannt sein. Klar scheint derzeit nur so viel, der saarländische Ministerpräsident wird Ende nächster Woche nach Spanien reisen, um sich weiter von den Folgen des Mordanschlags auf ihn vor 6 Wochen zu erholen. Der Wandel in Europa, der immer konzentrierter um die deutsche Frage kreist, vollzieht sich in atemberaubendem Tempo. Hektik in der internationalen Politik, in der Auseinandersetzung der Bündnissysteme, aber auch im Ringen um Abrüstung, das hat es früher auch schon gegeben. Der Unterschied ist, dass es nach Gorbatschows Perestroika, nach den demokratischen Revolutionen in Osteuropa, immer weniger Konfrontation und überhaupt kein Auf-der-Stelle-Treten mehr gibt. Letzten Sonntag noch beenden Bush und Gorbatschow in Washington ihren Gipfel. 2 Tage später treffen sich die Außenminister aus Ost und West in Kopenhagen bei der neuesten KSZE-Konferenz. Wieder 2 Tage darauf NATO-Ratssitzung in Schottland, Gipfeltreffen des Warschauer Paktes in Moskau, dann Margaret Thatcher bei Gorbatschow, Kohl bei Bush. Alles binnen einer Woche und immer ein kleines Stück voran. Am Ende wird klar, dass beide Militärbündnisse, vor kurzem noch die Hochburgen der Kalten Krieger in Ost und West, ihr Gesicht grundlegend wandeln. Wobei der Warschauer Pakt, für den die Transformation in ein politisches Bündnis auch die einzige Überlebenschance darstellt, sogar jetzt den kräftigeren Anlauf zu nehmen scheint. Deutschland ist von alledem auf zentrale Weise berührt. Wann immer die Einheit innerstaatlich vollzogen sein wird, von der internationalen Tagesordnung wird die deutsche Wiedervereinigung erst abgehakt sein, wenn klar ist, wie sich die daraus entstehende neue europäische Supermacht in die Architektur des künftigen Europa einfügt. Dahinter verbergen sich Fragen sowohl wirtschaftlicher als auch politischer Kooperation, vor allem aber die leidige Bündnisfrage. Soll dieses starke, manchem sicher zu starke Gesamtdeutschland der NATO angehören, wie es der Westen, wie es auch die Bundesregierung will? Oder soll es für eine Übergangszeit Mitglied in beiden Pakten sein, wie Moskau es hin und wieder verlangte? Eines scheint heute schon sicher. Ein neutrales, sprich völlig uneingebundenes Gesamtdeutschland will niemand. Die westlichen Partner verbinden mit dem Postulat gesamtdeutscher NATO-Mitgliedschaft durchaus auch die Vorstellung, die Deutschen dann besser am Zügel halten zu können. Die Sowjetunion wiederum befürchtet, Deutschland in der NATO verschiebe die europäische Sicherheitsachse zu ihren Ungunsten und dränge sie als europäische wie auch als Weltmacht an den Rand. Zudem sieht Moskau das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges 45 Jahre nach seinem Ende ins Gegenteil verkehrt, wenn ihm ein vereinigtes Deutschland nun plötzlich in einem immer noch gegnerischen Bündnis gegenüberstünde, gleichsam als nachträglicher Sieger. Alles das sind im Grunde Denkmuster von gestern, Restmodelle des Kalten Krieges, die die alte Konfrontation als Raster haben. Beginnend mit der Washingtoner Gipfelkonferenz, verstärkt aber diese Woche noch in den Kontakten und Gesprächen, zeichnet sich nun langsam das neue Muster ab. Zwar hält man beiderseits an den Bündnissen vorerst fest, aber diese sollen sich wandeln, von Militärpakten hin zu politischen Organisationen, die das künftige Europa nicht gegeneinander, sondern miteinander verwalten. Und diese politisch gewordenen Bündnisse sollen Europa mit einer neuen Gesamtstruktur überziehen, wie zwei Spinnen, die gemeinsam und ganz friedlich nebeneinander ein Netz weben. Schnittmuster für dieses Netz liefert die Struktur der KSZE, jener Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, die sich über allen Streit hinweg seit 15 Jahren in Europa bewährt und die überdies die USA und Kanada einschließt und damit amerikanische politische Präsenz in Europa auch weiter sichern könnte. In diesen neuen Mustern würde die Frage in der Tat an Bedeutung verlieren, ob ein vereintes Deutschland der NATO angehören soll oder nicht. Es wäre ohne dies eine Übergangsfrage, denn NATO und Warschauer Pakt, so wenig militärisch sie sich nach den erhofften Wandlungen auch immer geben mögen, sie verlieren ihre Rollen, je mehr Europa zusammenwächst. Einen anderen Weg gibt es gar nicht, wenn Europa nicht wieder in den Kalten Krieg zurückfallen soll. Ein Kommentar von Thomas Mayer. Der Staatssicherheitsdienst der DDR kommt nicht aus den Schlagzeilen. Offenbar hat die Stasi Terroristen aus der Bundesrepublik versteckt. Altgediente Stasi-Mitarbeiter, das war eine Meldung der letzten Woche, sollen nun eine anständige Rente bekommen. Die Stasi wird immer mehr zu einer bedrohlichen Altlast der DDR. Ein Kommentar von Karl Wilhelm Fricke. Wie kaputt ist der ehemalige Staatssicherheitsapparat in der DDR? Mit der einfachen Feststellung, dass die ehedem so gefürchtete Überwachungs- und Unterdrückungsmaschinerie Erich Mielkes nicht mehr arbeitsfähig sei, ist die Frage nicht beantwortet. Zwar trifft es zu, dass das Gros der zuletzt 85.000 hauptamtlichen Mitarbeiter entlassen wurde, dass die Zentrale in Auflösung ist, dass die Bezirksverwaltungen und Kreisdienststellen des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit bzw. des Amtes für nationale Sicherheit, seiner kurzzeitigen Nachfolgeorganisation, seit Monaten schon geschlossen sind. Dem steht jedoch die Erkenntnis gegenüber, dass sich bis heute ehemalige Stasi-Offiziere in der DDR konspirativ treffen, dass insgeheim möglicherweise sogar noch Rudimente früherer Strukturen funktionieren. Selbst Ex-General Markus Wolf, der ehemalige Spionagechef der DDR-Staatssicherheit, wollte in einem ADN-Interview dieser Tage keineswegs ausschließen, dass es noch tatsächlich Strukturen und Tätigkeiten des ehemaligen MFS gibt. Wolf muss es wissen. Während diejenigen, die sich heute in Ost-Berlin mit der Liquidierung der Staatssicherheit abmühen, nicht einmal sicher sein können, ob sie überhaupt alles über das ehemalige MFS wissen. Vor wenigen Wochen erst wurden bis dahin unbekannte Pläne und Einsatzbefehle der Staatssicherheit über die Einrichtung von Internierungslagern in der DDR bekannt. In Krisenzeiten sollten andersdenkende, oppositionelle Staatsfeinde aller Art eingewiesen werden. Die Namenslisten waren bereits angelegt. Und die Festnahme der mutmaßlichen Terroristin Susanne Albrecht vor 3 Tagen in Ost-Berlin signalisiert, wie eng die Kontakte zwischen den Terroristen der Rote Armee-Fraktion und dem ehemaligen MFS gewesen sein müssen. Zwar wusste man seit langem, dass die RAF zeitweilig eine logistische Basis in Ost-Berlin besaß, dass hier auch die Flugroute von Berlin-Schönefeld nach Damaskus zugänglich war. Aber neu ist die Erkenntnis, dass die DDR-Staatssicherheit die Einbürgerung einer mutmaßlichen Terroristin, nach der seit Jahren gefahndet wurde, unter Decknamen zugelassen und ermöglicht hat. Aus purer Nächstenliebe wird es kaum geschehen sein, sodass sich die Frage nach der Gegenleistung ergibt. Weiter wäre zu fragen, ob Susanne Albrecht die einzige RAF-Verdächtige war, der in der DDR die Staatssicherheit zu einer neuen Identität verhalf. Markus Wolf, der sich sonst so publizitätsfreudig gibt, hat dazu bis heute geschwiegen. Wie schwierig sich überhaupt die Liquidierung des ehemaligen Stasi-Apparates gestaltet, belegt die Tatsache, dass die Regierung de Maizière am 16. Mai einen weiteren Beschluss zur Auflösung des früheren MFS-AFNS fassen musste, den dritten nach zwei einschlägigen Beschlüssen schon der Regierung Modrow. Bedenkt man, dass DDR-Innenminister Peter Michael Distel eigens eine neue Kommission dazu berufen, dass ferner die Volkskammer auf ihrer jüngsten Tagung einen parlamentarischen Sonderausschuss zur Kontrolle der Auflösung des ehemaligen MFS-AFNS eingesetzt hat, so muss daraus gefolgert werden, dass das Ziel noch immer in weiter Ferne liegt. Das eigentliche Dilemma besteht darin, dass die Erblast der Staatssicherheit nicht ohne Unterstützung durch ehemalige Stasi-Offiziere zu bewältigen ist, denn nur sie haben Zugriff auf verschlüsseltes Aktenmaterial und elektronisch gespeicherte Daten. Aber sie verweigern sich weitgehend, sie verzögern die Auflösung, sie verschleiern Zusammenhänge oder versuchen sogar mit ihrem Wissen Politik zu machen. Gezielte Denunziationen aus Stasi-Kreisen oder der Psychoterror gegen Mitglieder von Bürgerkomitees, die an der Auflösung des Apparates mitwirken, sind Indizien dafür, dass Sorgen über das fortgesetzte Wirken der ehemaligen Staatssicherheit nicht von der Hand zu weisen sind. Ihre Entmachtung ist zwar weit gediehen, aber noch keineswegs abgeschlossen. Karl Wilhelm Fricke kommentierte: Der Satz, uns geht es ja noch Gold, bestätigte sich in dieser Woche in nüchternen Zahlen. So viel Schwung und Aufschwung hatte die deutsche Wirtschaft seit langem nicht mehr. Besserungen deutlich machen und am Ende entscheiden, reicht das aus für ein Jahr oder reicht es nicht aus. Und Lafontaine bleibt dann auch Kandidat? Davon gehe ich mal hoffend aus, ja. Nun dazu gleich mehr. Vorab noch Hinweise auf weitere Themen. Wir berichten über die in Dortmund gewählte neue Führung der Partei Die Grünen und wir erwarten einen ersten Bericht vom Besuch des DDR-Ministerpräsidenten de Maizière in den USA. Weiter im Programm der Wahlsieg des Bürgerforums in der Tschechoslowakei, der Wahltag in Bulgarien und ein weiterer Alleingang von Gorbatschows Gegenspieler Jelzin, sein neues Wirtschaftsprogramm. In der Kolumne geht es heute um eine Zwischenwertung der Bemühungen um die äußere Absicherung der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, eine Bewertung auch der sich ändernden Bedingungen dafür. Unser Autor ist Klaus Bölling. Doch zunächst zur Diskussion um Oskar Lafontaine. Vom Treffen mit Hans-Jochen Vogel und Björn Engholm im Privathaus des saarländischen Ministerpräsidenten war eine Vorklärung zum weiteren Kurs in Sachen Staatsvertrag erwartet worden, aber eben auch für die weiteren Kandidaturabsichten des saarländischen Hoffnungsträgers. Zum Ergebnis Dieter Starnke aus Saarbrücken. Von Krisenstimmung keine Spur. Die Teilnehmer des Spitzengesprächs in Oskar Lafontaines Saarbrücker Privathaus zeigten sich nach 2,5-stündiger Unterredung gelöst und aufgeräumt. Wenn es denn hart auf hart hergegangen sein sollte, eine beachtliche schauspielerische Leistung. Hans-Jochen Vogel war aus Bonn angereist, Björn Engholm aus Kiel. Den kürzesten Weg hatte Lafontaines Wahlkampfmanager Reinhard Klimt. Er wohnt nur 4 Straßen weiter. Johannes Rau, der avisiert war, blieb dieser Unterredung fern. Sein Hubschrauber hatte wegen schlechten Wetters keine Starterlaubnis erhalten. 2 Tage vor dem letzten Treffen zwischen Bundeskanzler Kohl und Oppositionsführer Vogel und 4 Tage vor der entscheidenden Sitzung der SPD-Führungsgremien bleibt alles in der Schwebe. Die endgültige Haltung der SPD zum Staatsvertrag mit der DDR, ebenso wie die Frage, ob der saarländische Ministerpräsident seiner Partei weiterhin für die Bundestagswahl als Kanzlerkandidat zur Verfügung steht. Vogel erklärte nach dem Saarbrücker Gespräch, die Entscheidung der SPD falle im Lichte der Ergebnisse zusätzlicher Verhandlungen mit der Bundesregierung. Eine Formel, auf die sich der SPD-Vorstand schon vor Wochen geeinigt hatte. Lafontaine hatte empfohlen, den Staatsvertrag im Bundestag abzulehnen, um die Verantwortlichkeit des Bundeskanzlers deutlich zu machen, im Bundesrat dagegen das Vertragswerk passieren zu lassen. Heute erklärte Fraktionschef Vogel, er sei sich mit Oskar Lafontaine einig über die großen Risiken des Weges, den der Bundeskanzler eingeschlagen habe. Immerhin sei in den Verhandlungen der Bundesregierung mit der Opposition deutlich wahrnehmbare Bewegung zu erkennen, auch wenn diese noch nicht ausreiche. In diesem Zusammenhang forderte Vogel weitere Schutzmaßnahmen für überlebensfähige Betriebe in der DDR sowie eine Regelung des Konkursrechts und des Kurzarbeitergeldes. Bei anderen Forderungen, so bei der Missbrauchsregelung für SED und Stasi-Vermögen, habe die SPD schon fast einen vollen Durchbruch bewirkt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Björn Engholm, der für die sozialdemokratisch regierten Bundesländer am Gespräch teilnahm, machte die Kanzlerkandidatur Lafontaines von dem in Bonn geschnürten Verhandlungspaket abhängig. Die SPD sei derzeit dabei, entscheidend nachzufüttern. Ob Lafontaine am kommenden Donnerstag in Bonn an der Sitzung der SPD-Gremien teilnehmen wird, ist noch offen. Im Hinblick auf die Genesung des Politikers nach dem auf ihn verübten Attentat sagte Hans-Jochen Vogel, zuerst kommt der Mensch und dann die Politik. Der geschäftsführende Fraktionsvorstand der SPD wird sich heute Abend in Bonn noch weiter mit der Frage Lafontaine beschäftigen. Bemerkungen von Walter Tauber. Der Sieg des tschechischen Bürgerforums und der slowakischen Schwesterorganisation Öffentlichkeit gegen Gewalt bei den Parlamentswahlen in der CSFR ist unerwartet deutlich ausgefallen und es ist eindeutig ein Sieg des Staatspräsidenten Václav Havel. Havel, den das alte Regime jahrzehntelang verfolgte und 5 Jahre ins Gefängnis sperrte, ist für die Tschechen und Slowaken zum Symbol des Neuanfangs geworden. Er hat ihnen auch als äußerst aktiver Präsident wieder Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gegeben. Bemerkenswert auch das noch recht beachtliche Abschneiden der Kommunisten. Sie waren in jüngster Zeit außerordentlich stark unter öffentlichen Druck geraten und werden wohl die weitere Entwicklung in der Tschechoslowakei weniger über das Parlament als über ihre noch intakten Stützpunkte in der Bürokratie, der Armee und der Polizei zu beeinflussen suchen. Der wieder erwartend bescheidene Erfolg der Christdemokraten hängt sicherlich zum Teil mit der unmittelbar vor den Wahlen bekannt gewordenen Mitarbeit ihres Vorsitzenden Bartoncik bei der berüchtigten Staatspolizei zusammen. Da dürfte freilich auch das eine oder andere Mitglied des Bürgerforums nicht ganz sauber sein. Schließlich hatte die Staatspolizei ihre Spitzen überall. Die eigentliche Ursache des Misserfolgs der Christdemokraten dürfte denn auch eher mit dem traditionellen Antiklerikalismus vor allem der Tschechen zu tun haben. Die potenziellen Wähler der anderen Parteien und Gruppierungen wurden wohl mehr oder minder vom Bürgerforum aufgesogen. Auf dem Präsidenten und seinem Bürgerforum, die künftig die Politik des Landes bestimmen werden, ruhen jetzt alle Hoffnungen der Tschechen und Slowaken und es wartet auf sie ein ganzes Bündel von Aufgaben. Sie müssen die Demokratisierung weiterführen und Störversuche der von Kommunisten durchsetzten staatlichen Organe ausschalten. Sie müssen mit den wieder aufflammenden nationalen Gegensätzen zwischen Tschechen und Slowaken fertig werden und sie müssen vor allem dem Land wirtschaftlich wieder auf die Beine helfen. Das ist wohl die komplizierteste Aufgabe, denn die tschechoslowakische Wirtschaft stagniert und sie muss von einer zentralen Kommandowirtschaft auf eine funktionierende Marktwirtschaft umgestellt werden. Dafür gibt es zwar gegenwärtig eine Fülle von Theorien und Plänen, aber geschehen ist noch wenig. Gerade in diesem Bereich ist vor den Wahlen auch gelegentlich Kritik an Präsident Havel geübt worden. Er kümmere sich um alles, nur nicht um das Wichtigste, eben die Wirtschaft, und er habe hier auch wohl die falschen Berater. Wahltag ist heute auch in Bulgarien. Der ersten Runde wird nächsten Sonntag eine Stichwahl folgen aus Sofia Georg von Hübenet. Über 6 Millionen bulgarische Bürger hatten heute die erste Chance, in freien Wahlen ein neues Parlament zu wählen. Die Wahlbeteiligung war hoch, da zuvor auch die Einflussnahme der am Wahlkampf beteiligten Parteien auf den Wähler nicht minder intensiv war. Dem Durchschnittsbürger war somit bekannt, was bei diesen Wahlen auf dem Spiel steht, nämlich entweder eine weitere Konsolidierung des Reformkommunismus oder die Durchsetzung einer gänzlich neuen politischen und gesellschaftlichen Ordnung im Lande der Demokratie im westlichen Sinne. Die Kommunisten, die weiterhin den Staat und seine repressiven Organe wie Polizei, Armee oder auch Gerichte uneingeschränkt kontrollieren, legten sich ein neues Image zu und nennen sich Bulgarische Sozialistische Partei, freilich ohne dabei die Verantwortung für den in 45 Jahren ihrer Alleinherrschaft verursachten moralischen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes übernommen zu haben. Diese an der Macht befindlichen Sozialisten mit unbewältigter kommunistischer Vergangenheit übten im Wahlkampf auch einen psychologischen Druck aus, der auf einen Generalnenner gebracht etwa so heißen könnte: Bulgaren, im kollektiven Schutz werden wir euch ohne besondere materielle wie politische Erschütterungen einer besseren Zukunft entgegenführen. Weit über die Hälfte der wahlberechtigten Bulgaren sind entweder aktive Mitglieder der Kommunistischen Partei oder ihrer Gliederorganisationen. Im Ohr haben diese Sozialisten kommunistische Prägung auch die Warnung ihrer Führung. Sollte die Opposition an die Macht gelangen, dann werde sie eine Politik des Revanchismus gegenüber den Kommunisten betreiben. Die Opposition, die Union der demokratischen Kräfte, die sich aus 17 Parteien zusammensetzt und der in erster Linie Intellektuelle und junge Menschen angehören, will dagegen nur im Bereich der Wirtschaft eine Schocktherapie anwenden, etwa nach dem Motto, je entschlossener der Eingriff, umso schneller werde das materielle Leiden der bulgarischen Bevölkerung zu Ende gehen. Die Opposition tritt für die Verwirklichung einer unverfälschten Marktwirtschaft ein und sie ist durchaus in der Lage, zumindest die Hauptstadt Sofia in eine Insel der echten Demokratie zu verwandeln, weil die großstädtische Bevölkerung im Gegensatz zu den Wählern aus dem Lande nicht mehr so viel Angst vor direkten oder indirekten Repressalien der Kommunisten hat. Der russische Riese in der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, jetzt unter der Führung von Boris Jelzin, will nicht nur Republikgesetze vor Unionsrecht setzen, sondern auch einen eigenen Weg aus der wirtschaftlichen Misere nehmen. Hermann Krause aus Moskau. Ein eigenes Wirtschaftsprogramm für Russland hat der Vorsitzende des Obersten Sowjets der Russischen Föderation, Boris Jelzin, gestern in einem Fernsehinterview angekündigt. Dabei bat er die Bevölkerung um einen Vertrauensvorschuss von 2 bis 3 Jahren. Schon nach seiner Wahl zum Parlamentspräsidenten hatte er erklärt, dass er zum Rücktritt nach dieser Zeitspanne bereit sei, falls seine Politik keine Wirkung zeigen sollte. In dem Interview rief er die Bergarbeiter auf, von den Streikplänen für den Sommer Abstand zu nehmen. Die ersten 2 Jahre brauche man, um die Situation zu stabilisieren. Im 3. Jahr würde sich dann eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage deutlich zeigen. Im Gegensatz zu dem von Ministerpräsident Ryschkow vorgelegten Programm führe seine wirtschaftliche Konzeption nicht zum Absinken des Lebensstandards. Jelzin hatte wie auch andere Oppositionspolitiker Ryschkow, der umfangreiche Preiserhöhungen bei dem Übergang zum regulierten Markt angekündigt hatte, scharf kritisiert. Wie die Ukraine und Weißrussland ist damit zu rechnen, dass auch die Russische Föderation das Ryschkow-Programm ablehnen wird. Am Dienstag wird Staatspräsident Michail Gorbatschow im Obersten Sowjet es im Übrigen selbst verteidigen müssen. Jelzins Plan, den er bei früheren Gelegenheiten schon umrissen hatte, sieht eine Neuregelung des innersowjetischen Preissystems vor. So ist bekannt, dass Russland, das über umfangreiche Bodenschätze verfügt, seine Ressourcen an die Republiken zu einem Wert liefert, der oftmals nur einen Bruchteil des Weltmarktpreises ausmacht. Über das Aushandeln neuer Verträge hofft Jelzin, das Einkommen der größten Sowjetrepublik so steigern zu können. Jedenfalls versprach er gestern, dass es den Menschen nicht schlechter gehen werde. Bisher hatten die Republiken, abgesehen von den Balten, ihre Wirtschaftspolitik stets an der Zentrale ausgerichtet. Eine eigens für Russland zugeschnittene Wirtschaftspolitik würde nun eine Fortsetzung jener Politik bedeuten, die sich mit der Verabschiedung einer Teilunabhängigkeitserklärung vor 2 Tagen bereits andeutete. So erklärten die Deputierten des Kongresses am Freitag, die Gesetze Russlands stünden über denen der Union. Allerdings muss dies noch in die russische Verfassung aufgenommen werden, wozu eine Zweidrittelmehrheit im russischen Kongress notwendig ist. Um die Umstände, wie das Jelzin-Interview dann doch noch ins Fernsehprogramm gekommen war, hatte es gestern lebhafte Diskussionen im Kongress gegeben. Kritischen Fragen musste sich der Direktor des staatlichen Fernsehens, Michael Ninaschew, stellen. Auf die Frage, warum das Interview nicht sofort, sondern erst auf Druck des Kongresses hin ausgestrahlt wurde, hatte er keine plausible Antwort parat. Zahlreiche Deputierten äußerten ihre Vermutung, dass die Ausstrahlung von oberster Stelle verhindert werden sollte. Abschließend die Kolumne. Klaus Bölling über die äußeren Bedingungen der deutschen Vereinigung.